Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Willkommen im Niemandsland. Es ist Samstag, der 24. März 2018. Willkommen. Ich begrüße alle Katalaninnen und Katalanen, alle Spanier und Spanierinnen, alle Catalano-Spanier und alle Hispano-Katalanen. Wir begrüßen auch alle Deutsch-Katalanen und Catalano-Germaninnen, alle Hispano-Teutonen, alle Anglo-Katalanen und alle Greco-Hispanierinnen. Ferner heißen wir alle Catalano-Basken und Catalano-Baskinnen willkommen, alle Franco-Katalaninnen, alle die katalanischen Galizier und Aragonesen, alle Deutsch-Spanierinnen, alle Halbkatalanen, Vollkatalanen und Teilzeitkatalanen sowie alle selbsternannten Oberhaupt- und Führungskatalanen, des Weiteren alle fremdbestimmten Unter- und Nebenkatalanen. Ferner die Ex-Katalanen und Neokatalanen. Willkommen zu unserer Sendung Niemandsland. Benvinguts a nostra programa Terra de Ningú. Welcome to our radio show No Man's Land by Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Radio Contrabanda. Desde la República Dominicana saludamos a Radio Contrabanda 91.4, Niemandsland, de la amistad entre los pueblos. Zwei Stunden gibt's jetzt ordentlich was für die Ohren und für den Kopf, für das Herz und für die Bäuche. Für den Kopf den Verstand, für das Herz die Liebe und für die Bäuche die Wut. Die Wut auf diese Verhältnisse, unter denen so viele Menschen gezwungen sind zu leben. Wir machen eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kulturpolitik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten auch weltweit über das Internet aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Samstag.

Was fangen wir jetzt an in diesem Jammertal? Allwo ist nichts zu finden als Mühsal, Not und Qual. Und wann wir Gassen laufen, da spielet man uns auf. Mit Waltern und Trompeten, da geht es wacker auf. Da werden wir gehauen von manchem Musketier. Der eine hat's bedauern, der andere gönnt es mir. Und werden wir dann alt, wo wenden wir uns hin? Die Gesundheit ist verloren, die Kräfte sind dahin. Und endlich wird es heißen, ein Vogel und kein Nest. Hey Alter, nimm den Bettelsack, bist auch Soldat gewest. O König von Preußen, du großer Potentat, wie sind wir deines Dienstes so überdrüssig satt? Was fangen wir jetzt an in diesem Jammertal? Allwo ist nichts zu finden als Mühsal, Not und Qual. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 69. Teil. Gusti Stritzberg. Abreise einer Entbehrlichen. No pasarán. Pasaremos. Un infierno de terror fascista. Im April 1938 hatte der Regierungschef Dr. Negrín sein Kabinett neu gebildet. Die Kommunisten und Anarchisten mussten sich mit je einem Portefeuille begnügen. Trotzdem wurde die neue Regierung von den Westmächten, die alle Annäherungsversuche der Republikaner abgelehnt hatten, eine rote Regierung genannt. Und obwohl einer der größten und weisesten Spanier jener Epoche, der sozialistische Diplomat Álvarez del Bayo, Außenminister wurde. Von allem Anfang an hatten die Kommunisten versucht, ihre Positionen in der Armee zu befestigen. Jetzt, im Frühling 1938, wurde der dynamische Jesús Hernández oberster Kriegskommissar für jene Gebiete von Süd- und Zentralspanien, die durch Francos Vordringen zum mittelständischen Meer vom republikanischen Spanien abgeschnitten waren. Gleichzeitig erhielt der geschulteste Stratege der Kommunisten, Oberst Modesto, eine führende Stellung im Generalstab. In vorletzter Stunde wurden die Toten auf Urlaub eingesetzt. Aber weder Heldentum noch strategisches Wissen konnten die Waffen ersetzen, die überall fehlten. Die spanischen Soldaten der republikanischen Armee griffen die feindlichen Tanks mit Handgranaten an. In Katalonien gewöhnte man sich ans Hungern. Die französische Grenze war im Frühling 1938, als M. Georges Bonnet in den Quai d'Orsay einzog, hermetisch geschlossen worden. Nichtsdestoweniger durchbrachen französische Lastautos zuweilen nachts die Sperre. Die tapferen Chauffeure schmuggelten Lebensmittel ins hungernde Spanien und kehrten mit Ladungen Orangen zurück. Die Sendungen wurden mit Begeisterung empfangen, aber sie waren ja nur ein Tropfen in der Wüste. Barcelona hungerte. An manchen Tagen aßen wir nur Nüsse und Mandeln und Orangen. Im Juni wurde mir von Dr. Franek mitgeteilt, dass die Ayuda Medica Internacional umorganisiert werden müsse. Nur ausländische Frontärzte und Operationsschwestern und chirurgisches Frontpersonal sollten in Spanien bleiben, die Unentbehrlichen. Eine Intellektuelle wie ich war entbehrlich. Ich erwiderte nichts. Wir saßen im Garten in Sarria unter einer riesenhaften Dattelpalme. Franeks rundes Knabengesicht war mager geworden und die elegante Uniform hing traurig an seiner abgezehrten Gestalt. Über unseren Köpfen flogen Junkers dem Zentrum der Stadt zu. Das tägliche Mittagsbombardement. »Wir wollen, dass du außerhalb Spaniens für Spanien arbeitest«, sagte Franek. »Aber du scheinst nichts anderes zu wünschen, als in Spanien zu sterben.« Er hatte es erraten. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich sah keinen Weg. Ich liebte Spanien. Denn hier hatte sich zum ersten Mal für mich ein menschliches Ideal verwirklicht. Es war eine richtige Sache, für die offen gekämpft wurde. Eine verlorene Sache, weil nicht nur die Feinde, sondern auch die sogenannten Freunde Gegner waren. Eine Sache, die an der menschlichen Dummheit zugrunde ging. Die großen Entscheidungen lagen in den Händen von kleinen Politikern. »Das Leben ist nicht zu Ende«, sagte Franek. »Nein. Du willst doch leben, um das Ende Hitlers und Mussolinis zu sehen.« Er sprach wie zu einem Kinde. »Bis dahin«, sagte ich, »bis dahin.« Und ich fragte mich, wie Menschen es zu Wege bringen, ohne einen Glauben an die Zukunft zu leben. In jenem Monat Juni wurde für alle, die Spanien verlassen wollten oder sollten, die Abreise, wenn man es so nennen kann, organisiert. Man fuhr nicht mehr offiziell mit Eisenbahnzügen, wie man vor 1,5 Jahren aus Frankreich gekommen war. Spanienkämpfer wurden häufig in Frankreich verhaftet. Man verließ jetzt Spanien diskret, fast wie ein Verbrecher. Nur wenige hatten eine Heimat, in die sie zurückkehren konnten. Die vorläufig noch demokratischen Länder waren mit faschistischen und narzisstischen Bewegungen durchsetzt und viele ihrer Anhänger bekleideten Stellungen in Regierungsämtern. Jene, die unter einem Nom de Guerre in Spanien und nicht allzu bekannt waren, konnten relativ gefahrlos in ein demokratisches Heimatland zurückkehren. Ich jedoch hatte unter meinem Namen gearbeitet und sehr viel für die französischen, belgischen, schweizerischen und tschechischen Zeitungen geschrieben. Ich stand zweifellos auf zahlreichen schwarzen Listen. Und ich sollte nun nach Frankreich und mich in Paris bei der Centrale Sanitaire Internationale melden. Mehr wusste ich nicht von der Zukunft. Ich vermied es, an die Zukunft zu denken. Eines Morgens wurde mir mitgeteilt, ich solle mich am gleichen Tage nachmittags auf dem Bahnhof einfinden. Mein gepackter Koffer musste zurückbleiben. Nur eine kleine Tasche mit den notwendigsten Toilettengegenständen durfte mitgenommen werden. Abschied zu nehmen war streng verboten. Auf dem Bahnhof, der ein Trümmerhaufen war, wurde ich von einem unbekannten spanischen Kapitän in Empfang genommen und zum Zug begleitet. Er nannte einen kleinen Ort, der das Endziel war. Dort würde ich einen spanischen Offizier treffen und weitere Direktiven erhalten. Und so verließ ich Barcelona in einem heißen, schmutzigen Coupé, das ich mit einem alten katalanischen Bauern, seiner mageren Tochter und ihrem schreienden Säugling teilte. Der Zug ging mit Verspätung ab, angeblich weil die Strecke bombardiert wurde, vielleicht auch, weil niemand eine richtig gehende Uhr besaß. Der alte Bauer und die junge Frau bekreuzigten sich und begannen, ungeschälte Orangen zu essen. Gegen 5 Uhr nachmittags verließ ich den Zug an einer ausgedörrten und glühend heißen Station. Sofort kam mir ein junger Spanier in Baskenmütze und Overall entgegen. Ein großes, schäbiges Auto stand hinter dem kleinen Bahnhof. »Wir fahren zu einem Wirtshaus«, sagte er. »Denn Sie müssen ja essen. Sie werden Kraft brauchen. Die anderen erwarten uns dort.« Wir fuhren eine steile Bergstraße hinauf. Das Wirtshaus lag etwa 3 Meilen hinter und über dem Dorfe in den Pyrenäen. Vor der Türe standen primitive Bänke und Tische mit Rotweinflaschen und Brot. 3 Personen waren mit dem Verzehren der mageren Mahlzeit beschäftigt und standen auf, um mich zu begrüßen. Eine junge polnische Medizinerin, ein etwa 40-jähriger Deutscher in grauem Anzug und Regenmantel, ein blondlockiger amerikanischer Arzt, unscheinbar, neugierig auf Abenteuer und in bester Laune. Das war eine der typischen kleinen Gruppen, die über die Pyrenäen nach Frankreich geführt wurden. »Wir müssen vor der Dämmerung aufbrechen«, sagte der Spanier. »Wir haben noch 1/2 Stunde Fahrt bis zum Abstieg.« Wir fuhren zwischen Felsen die schmale, holprige Straße hinauf. An einer Straßenbiegung hielt unser Spanier, stellte den Wagen in den Schutz einer engen Höhle und bat uns auszusteigen. Wir sahen ringsum nur graue Gipfel und links von der Straße eine felsige Schlucht. In der Dämmerung verschwammen die Konturen. Im Westen über Frankreich verblassten violette und grüne Streifen des Sonnenuntergangs. Die Stille beängstigte. »Die Señora und der Americano, la Señorita und der Alemán«, sagte der Spanier. »Nicht nebeneinander, nicht zu nah voneinander, das ist auffällig, aber 2 Personen, Mann und Frau, das ist natürlich. Zwar ist vorläufig nichts zu befürchten, nicht in den ersten 2 Stunden, aber Sie sollten lernen, das andere Paar zu vergessen. Und jetzt folgen Sie mir.« Er führte uns an den Rand der Schlucht. Ein enger, kaum sichtbarer Pfad wand sich in Serpentinen hinab ins Dunkel. Er ging voran und wir folgten zu 2, in Abständen von je 12 Metern. Wie lange dauerte die erste Etappe? Ich war zu sehr bemüht, meine Augen an die hereinbrechende Finsternis zu gewöhnen, um auf die Uhr zu sehen. Aber plötzlich befanden wir uns auf einem schmalen Plateau, das sich hell von Berg und Fels abhob. Der spanische Führer pfiff eine leise Melodie. In der Nähe, unter dem Plateau, pfiff jemand die Fortsetzung. Eine schmale jugendliche Silhouette schwang sich zu uns empor. »Jetzt überlasse ich Sie unserem französischen Freund«, sagte der Spanier. »Salut!« Wir schüttelten ihm die Hand. Es fiel uns schwer, die Tränen zurückzudrängen. Es war der endgültige Abschied von Spanien. »Mesdames, Messieurs«, sagte der kleine Franzose mit der Artigkeit eines Homme du Monde, »einige Meter zu unserer Rechten befindet sich eine Geröllhalde. Jeder Schritt reißt sie etliche Meter hinab. Sie müssen vorsichtig hinunterrutschen und den Felsen und dem Gestrüpp ausweichen. Sie können Ihre Arme und Hände als Ruder anwenden. Geben Sie mir Ihre Handtaschen, damit Sie die Hände frei haben. So, los! Am Ende der Geröllhalde werden Sie schon die Lichter Frankreichs sehen.« »Votre sac, Madame«, sagte der Franzose und gab mir meine Tasche. Er erklärte, die Wiese münde geradeaus in die Hauptstraße von Cerbère. Wir sollten nach links weitergehen bis zum Bahnhof. Jetzt sei es 9 Uhr. Um 10 Uhr gehe ein Zug nach Perpignan ab. Es sei ratsam, 3 Minuten vor der Abfahrt die Billette zu lösen und in den Zug zu springen, um auf dem Bahnhof nicht die Aufmerksamkeit der Polizei zu erregen. An diesen Grenzstationen trieben sich Polizeiagenten herum, und in den letzten Wochen hätte eine regelrechte Jagd auf Spanienkämpfer begonnen. »Que voulez-vous, Madame? C'est le Front Populaire«, er lachte zynisch. »Ich schlage vor«, sagte er, »dass Sie Ihr Äußeres korrigieren.« Ich sah in den Handspiegel und erschrak. Ein staubbedecktes Gesicht, zerzaustes Haar. Ich setzte mich auf die Wiese und begann, mich im Licht einer Taschenlampe einigermaßen zu restaurieren. Dann besah ich Strümpfe und Schuhe. Die Strümpfe hingen in Fetzen, ich musste sie ausziehen. Die Schuhe putzte ich mit Gras. Mein amerikanischer Gefährte und ich erreichten den Zug zur rechten Zeit. Einen Augenblick lang waren wir in Gefahr gewesen. 2 Gendarmen, die auf der menschenleeren Hauptstraße patrouillierten, kamen näher, um uns zu betrachten. Ich legte meinen Kopf auf die Schulter des Amerikaners und flüsterte hörbar, »Oh, mon chéri!« Damit waren wir legitimiert. Die polnische Medizinerin trafen wir im Zug. Ihren deutschen Begleiter hatten die Gendarmen festgenommen. Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 69. Teil. Eine Niemandsland-Produktion 2018. Die Erzählung »Abreise einer Entbehrlichen« von Gusti Stritzberg wurde veröffentlicht in dem Buch »Soweit uns Spaniens Hoffnung trug«, Erzählungen und Berichte aus dem Spanischen Bürgerkrieg, herausgegeben von Erich Hackel. Erschienen 2016 im Rotpunkt Verlag Zürich. No pasarán. Pasaremos. Campos heridos de tanta metralla, los pueblos sangrantes de tanto dolor, y los campesinos sobre la batalla para destrozar al fascismo traidor, dejando el arado tirado en la tierra, tomando el fusil para pelear, marchamos viriles hacia las trincheras para que en España España haya libertad. Somos los campesinos, ahí somos los soldados. Adelante, gritan nuestros fusiles, gritan nuestros arados. Adelante, adelante, adelante. Hacia las trincheras, para que en España haya libertad. Somos los campesinos, ahí somos los soldados. Adelante, gritan nuestros fusiles, gritan nuestros arados. Adelante, adelante, adelante. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Ja, hier im Studio Werner, hallo, guten Morgen, wie geht's? Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja, du bist's. Dich hab ich vernommen. Frühling im Niemandsland. Ja, wir haben jetzt Ende März und da ist das doch so, oder? Mit dem Frühling. Ja, auf dem Kalender haben wir Frühling. Auf den Straßen haben wir einen ziemlich heavy Regentag. Oh, hier die Technik, die spielt man wieder verrückt. Auf dem Kalender, wie gesagt, Frühling. In den Straßen regnet es. Heute ein sehr regnerischer, verregneter, grauer Tag im Barcelona, sagen wir mal, des Paragraph 155 und im Barcelona der Exilierten. Frühling im Niemandsland. Ja, die Situation ist nicht besser geworden, sondern noch schlechter geworden. Sie verschlimmert sich, man könnte sagen, von Woche zu Woche. Die Indepes wollen nochmal mit dem Kopf durch die Wand und der Staat tut, was der Staat tut, was ein Staat tut in so einer Situation. Er schlägt gnadenlos zu. Und man fragt sich natürlich, okay, wer hat denn gedacht, dass ein Land zu zerschlagen, einen Staat zu zerschlagen, gratis sei. Warst du gestern in der Calle Mallorca? Das ist doch da, wo du wohnst, ne? Das nee, ist doch nee, die Delegation nee. Del Gobierno. Von ja, ja, aber da würde ich nicht hingehen. Hm. Aber gut, ich meine, jetzt abgesehen davon, dass es regnet, ist also wirklich die Frage. Ne? Der Frühling nach dem Kalender, aber hier in Katalonien hat man nicht so den Eindruck, da es riecht nicht nach Frühling. Da fegt jetzt gerade eher so ein eisiger Wind aus Madrid durchs Land. Und man muss halt doch irgendwie die Sache kommentieren, weil es halt doch so wenig mich das im Grunde interessiert, kann man sich diesem Scheiß da nicht entziehen. Ne? Nein, wir kriegen es ja von allen Seiten um die Ohren gehauen und man könnte sogar sagen, es prägt und vergiftet auch das Klima hier. Nicht nur hier in Katalonien, sondern auch direkt hier in der Stadt, weil alle sind davon betroffen. Das Rathaus kann nicht regieren, weil eben die Independentistas sich bei jeder Entscheidung querstellen und direkt Tribut einfordern. Und dadurch ist die Politik praktisch in den Händen von Madrid. Und vielleicht gibst du oder gebe ich mal kurz einen Überblick über das, was überhaupt passiert ist. Hast du die Informationen direkt oder willst du direkt kommentieren? Dann gebe ich erstmal die harten Fakten. Gut, angefangen hat die Sache im Dezember. 21. Dezember waren dann die Wahlen, die legitimen Wahlen nach diesen ganzen Versuchen da, Referendum und so weiter. Überraschenderweise für die Zentralregierung Madrid haben diese Unabhängigkeitsbefürworter eben doch die Mehrheit gekriegt. Aber auch so sind wir hier ohne Regierung seit Dezember. Ne? Es gibt keine Regierung, weil man für eine Regierung erstmal einen Präsidenten oder einen Kanzler, wie auch immer, haben muss. Und da war zuerst dieser Puigdemont, ne, dann der ist inzwischen in Brüssel im Exil. Dann war die eine Frage noch, ob er telematisch eingesetzt werden kann und so. Gut, am Ende war dann die nächste Idee ein gewisser Jordi Sanchez, der auch im Knast sitzt, ne, der ist der Vorsitzende von dieser Asamblea Nacional de Catalunya. Was ist zu tun? Dann war die Überlegung, der soll jetzt seine Ämter niederlegen und zurücktreten, dann darf er vielleicht aus dem Knast und dann können wir ihn als Präsidenten einsetzen. Gut, aber der ist weiterhin im Knast, das geht auch nicht. Dann ist ein neuer Kandidat aufgetaucht, neuer Alter, ein Name, den man schon seit Jahrzehnten kennt in der alten Convergencia, und ein gewisser Jordi Turull. Aber jetzt werden sich die Unabhängigkeitsfans untereinander wieder nicht einig, den wirklich dann zu benennen als Präsidenten. Diese KUP will nicht mitmachen, diese linke, kleine linke, aber eben doch nationalistische Partei. Und die wollen ihre Stimmen nicht für diesen Jordi Turull abgeben. Erstmal, weil er aus dem gleichen Grund, wie sie damals nicht einverstanden waren, den Mass einzusetzen, weil dieser Typ ist ein Typ vom Apparat. Ne? So. Und dieser Typ, Werner, ist auch in die ganze Korruption der CIO verwickelt, in die 3%-Affäre, in die Affäre Palau mit Felix Millet. So eine Figur jetzt aus der Mottenkiste zu holen und dem katalanischen Volk praktisch als Alternativpräsidenten zu Puigdemont oder Jordi Sanchez oder wen auch immer anzubieten, das war schon eine Frechheit. Die Katalanisten würden sagen, das war ein Schachzug, das war schlau. Damit hätten sie angeblich wiederum die Autorität in Madrid herausgefordert und so weiter und so weiter. Das Spielchen, das Katz-und-Maus-Spielchen geht weiter, nur die Maus ist in diesem Fall wieder mal in die Falle gegangen und hat wieder mal in den Käse gebissen, aber der Käse war vergiftet. Ja, aus den Gründen wollen die den nicht einsetzen. Die KUP würde ihre Stimmen verweigern und auch eben, weil sowohl diese neue Convergencia als auch die andere Partei, die ERC, weil die der KUP nicht rupturistisch genug sind. Die wollen nicht einseitig die Unabhängigkeit erklären, worauf die KUP immer noch besteht. Halt, ich muss einwenden, die wollen schon, nur sie dürfen nicht, weil sie sich sofort strafbar machen. Wer also in einem Parlament hier in Katalonien einseitig auch nur die Unabhängigkeit erwähnt, dass man die anstrebt und die Republik ausrufen will und sich von Spanien abtrennen will, macht sich sofort strafbar und wandert direkt in den Bau. Sie wollen schon, nur sie reden halt öffentlich jetzt nicht mehr davon. Und das ist die Situation. Sie wollen, ja, sie ja. wollen. Ja, ja, klar. Aber gut, warum brauchen diese zwei Parteien jetzt auch noch die Stimmen von der KUB? Weil zwei von ihnen in Brüssel sind eben. Ne? Also zum einen der Puigdemont und dann noch ein anderer, der heißt Toni Comín, auch eine sehr schillernde Figur, ja, der war bis 2014 bei der PSC, bei den katalanischen Sozialisten. Dann im Jahr 2015 ist er dann plötzlich zu Junts pel Sí gegangen und seit letztem Jahr ist er jetzt bei der ERC, ja. Und jetzt haben die sich überlegt, ja, wenn wir beide unsere Ämter niederlegen oder unsere Funktion als Abgeordnete, dann haben wir Nachrücker und dann brauchen wir die KUB nicht mehr. Also gut, jedenfalls war wieder alles in Wind geredet und alle Überlegungen und Schachzüge haben sich wieder als Unsinn herausgestellt, weil gestern Abend hat also im Parlament dann diese Sitzung stattgefunden. Aber und warum? Eigentlich wollen sie diese Parlamentssitzung und die Investierung vom Präsidenten nächste Woche machen. Und dann hat aber der Richter in Madrid, der diese Leute da eingelocht hat oder jetzt noch mehr einlochen will, ja, der hat dann bekannt gegeben, dass er Freitag, also gestern Morgen, darüber befinden würde, ob dieser Jordi Turull in Knast muss oder nicht. Dann haben sie ganz schnell die Parlamentssitzung vorgelegt auf Donnerstag. Ja, und die Abgeordneten per Twitter zusammengetrommelt in kurzer Zeit, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist, beziehungsweise eigentlich gegen die parlamentarischen Gepflogenheiten doch verstößt. Ja, und dann wollten sie eben erreichen, die Überlegung war die, dann, wenn der dann in den Knast muss, muss er als eingesetzter, demokratisch gewählter Präsident in den Knast. Ne? Das hätte natürlich noch mehr hergegeben als nur so ein einfacher Abgeordneter. Ne? Aber gut, abgesehen davon, ich find's natürlich auch eine Riesenschweinerei, was hier passiert, ja, also von Seiten vom Zentralstaat aus, ja, und ich bin nicht für diese Unabhängigkeitsfans, ja, aber was die sich leisten, ist wirklich unglaublich, ja, diese Anschuldigungen jetzt wegen Rebellion, das sagen viele Juristen, die keine Unabhängigkeitsbefürworter sind, ist völlig idiotisch an den Haaren herbeigezogen, weil es keine Gewalt gegeben hat. Weil, das ist eigentlich eine Bedingung dafür, dass man für Rebellion verknackt wird. Und dafür gibt es eben dann 25 bis 30 Jahre Knast. Ne? Hier streiten sich aber die Juristen. Es gibt Leute, die sagen, Rebellion ist nicht nur Gewalt, wenn jemand Steine auf die Polizei wirft oder vielleicht mit einer Knarre ins Parlament marschiert, sondern Rebellion ist auch, wenn man die Gesetze missachtet, die staatlichen Institutionen missachtet und gegen jede Gepflogenheit verstößt, gegen die eigenen parlamentarischen Bestimmungen verstößt und alle Regeln des Parlamentarismus bricht und sich damit außerhalb des Gesetzes stellt. Außerhalb des Gesetzes ist Rebellion nicht nur in dem engen Sinne, dass jetzt nun jemand einen Knüppel oder ein Gewehr nimmt und dann mit Mistgabeln zum Palast des Feudalherren marschiert, sondern Rebellion ist hier in diesem Falle eine juristische Konstruktion, die sehr formell definiert ist und die eben den Gesetzesbruch, den absoluten Gesetzesbruch und das sich außerhalb des Rechtes, das bewusste sich außerhalb des Rechtes Stellens bestraft. Und das ist ja die Situation. Das sagst du und das sagen auch Juristen natürlich. Ja, das ist die eine Interpretation. Und die andere ist, dass eben Gewalt notwendigerweise gehört, wenn man wegen Rebellion Leute verknacken will. Aber gut, darüber wird gestritten. Ja, noch etwas. Es ist nicht nur Rebellion. Es geht auch um Vergeudung von öffentlichen Finanzen. Es geht um Veruntreuung. Und Veruntreuung im Amt. Und es sind natürlich viele Delikte. Es ist nicht nur die Rebellion. Das heißt, die haben da ein ganzes Deliktbündel geschnürt, das dann wie eine Keule auf die Angeklagten herabschlägt, die jetzt in U-Haft sitzen. Ja, also jedenfalls darüber wird gestritten. Die andere Position ist eben die, dass für Rebellion und Aufruhr und solche Sachen wirklich gewaltsame Aktionen vorliegen müssen, zu denen es aber hier in Katalonien nicht gekommen ist. Also schon von daher steht die Anklage, sagen wir mal, ein bisschen auf keiner sehr sicheren Grundlage. Und jedenfalls wurde dann jetzt für heute nochmal, nachdem es am Donnerstag nicht geklappt hat, eine Parlamentssitzung Sitzung angesetzt. Und aber es ist schon klar, dass es noch nicht mal zu einer Abstimmung kommen wird, weil eben dieser Jordi Turull jetzt seit gestern im Knast sitzt und er dann nicht anwesend ist schon, und schon deshalb kann er nicht eingesetzt werden als Präsident. Und dann werden sie wahrscheinlich noch nicht mal abstimmen über diese Geschichte. Aber eine Sache finde ich doch noch interessant. Also bei der Begründung dieser Richter da aus Madrid, dafür, dass er jetzt fünf Leute eingelocht hat, also diesen Turull und noch vier andere, der ist hergegangen, hat tatsächlich verglichen, was hier in Katalonien stattfindet, mit dem 23F, also mit dem Putschversuch, wo damals bewaffnete Militärs, Guardia Civil, in Madrid ins Parlament reingegangen sind, wo Panzer auf der Straße waren, um die demokratische Regierung niederzuwalzen, ja, wo dann der König merkwürdigerweise, weiß nicht mehr, 6-7 Stunden gebraucht hat, bis er den Putsch dann endlich verurteilt hat. Dieser Richter in Madrid, wenn er über Katalonien und die katalanischen Politiker redet, vergleicht diese zwei Vorgänge miteinander. Also das beweist doch nur, dass die nicht klar sind im Kopf. Ja? Und das beweist auch, dass sowas nur möglich ist, weil eben in Spanien niemals nach Francos Tod Entnazifizierung, müsste man eigentlich sagen, stattgefunden hat. Die gleichen Politiker aus der Franco und nach Franco-Zeit haben damals diese Partido Popular gegründet. Die Richter sind im Amt geblieben, die Polizei, die Militärs, ja, und das sind halt dann die Auswirkungen davon. Wir haben ja die letzten Jahre öfter darüber berichtet, wie die Verhältnisse in Spanien sind und wie wenig Geschichtsaufarbeitung hier geleistet wurde. Im Gegenteil, Leute, die versucht haben, zum Beispiel die Verschwundenen und die Opfer der Erschießungen, die noch immer zu Tausenden in den Straßengräben, in den sogenannten Cunetas liegen, wer da versucht nachzuforschen, macht sich automatisch strafbar. Es wurde ein Gesetz gemacht, dass es strafbar sei, die Toten zu erforschen und den Verbleib der im Bürgerkrieg von Frankisten erschossenen und ermordeten Menschen zu erforschen. Ja, also am heutigen Samstag wollte Herr Jordi Turull, Ex-CIO-Mann, Vertrauter auch von Arturo Mas, ein rechter Katalanist, katalanischer Regierungschef werden. Eigentlich eine Schnapsidee, aber das weiß jeder und das haben auch alle gesagt in der Opposition. Die Idee war gar nicht, dass er ja, Regierungschef hier in Katalonien werden wollte. Das war nie die Idee. Die Idee war, den Staat, den spanischen Staat, auch wieder zu provozieren und bloßzustellen als Repressor und die große Opferrolle einzunehmen. Das ist die Taktik mittlerweile, die wahrscheinlich auch mit Puigdemont aus Brüssel und vielleicht auch sogar mit Ana Gabriel abgesprochen war. Aber daraus ist, wie gesagt, nichts geworden. Einen Tag vor der erneuten Abstimmung in Barcelona wurde er und vier weitere Separatisten inhaftiert. Werner hat das gerade schon kommentiert. Ich bringe noch ein paar Fakten. Die spanische Justiz hat also gestern fünf weitere katalanische Unabhängigkeitsbefürworter festgenommen. Darunter sei auch der Kandidat für das Amt des Regionalpräsidenten, Jordi Turull. Das teilte der oberste Gerichtshof in Madrid mit. Turull wollte sich am Samstag, wie gesagt, hier zur Wahl stellen, erneut. Bei den anderen Festgenommenen handelt es sich um die ehemalige Parlamentspräsidentin Carme Forcadell und drei frühere Regionalminister. Bereits zuvor hatte der Gerichtshof mitgeteilt, dass Turull und zwölf weitere Katalanen wegen Rebellion der Prozess gemacht werden soll. Darauf stehen bis zu 30 Jahre Haft. Marta Rovira, die Generalsekretärin der linksnationalistischen Partei ERC, gab unterdessen bekannt, Spanien verlassen und ins Exil gehen zu wollen. Mittlerweile wissen wir, sie ist in der Schweiz gelandet, in Genf, bei der CUP-Abgeordneten Ana Gabriel. Rovira ignorierte am Freitag allerdings eine Vorladung des obersten Gerichtshofes. Na gut, die hat auch keine Lust, in den Knast zu gehen. Die Zentralregierung in Madrid hat am 27. Oktober die direkte Kontrolle über Katalonien übernommen mit dem berüchtigten Artikel 155. Die Regionalregierung wurde abgesetzt, nachdem das Parlament in Barcelona die Unabhängigkeit Kataloniens einseitig erklärt hatte. Das war ein Akt der Rebellion, wenn eine Region, oder wie man es nennen will, oder ein Akt des Ungehorsams oder ein Akt des sich Loslösens aus einem Staatsgefüge und so weiter. Wer da mit Worten und mit Begriffen jetzt um sich wirft, da muss man hingucken. Das ist eine Frage der Definition. Die Juristen sagen dies. Mittlerweile ist auch jeder, ist natürlich mittlerweile ein Spezialist in Staatsangelegenheiten und jetzt sind Millionen kleine Juristen, die streiten sich jetzt überall in den Bars und in den Kneipen, was juristisch jetzt Rebellion sei und was nicht. Bei der von Madrid angeordneten vorgezogenen Neuwahl des katalanischen Regionalparlaments am 21. Dezember verteidigten die Unabhängigkeitsbefürworter ihre absolute Mehrheit. Das hat die in Madrid natürlich sehr gewurmt. Aber die Wahl gewonnen hatte die Frau Inés Arrimadas, sie ist die stärkste Kraft hier in Katalonien, kann aber nicht regieren, weil die Indepes immer noch die Mehrheit an parlamentarischen Sitzen halten. Die Stimmenmehrheit haben sie allerdings nicht. Gut, bei der zweiten Wahlrunde, jetzt am Samstag, wäre nur noch eine einfache Mehrheit nötig gewesen, um diesen Turull ins Amt zu hieven, aber das ist nun vorbei, gegessen, aus und wir werden sehen, was jetzt in der nächsten Runde passiert. Der CUP-Abgeordnete Carles Riera hat gestern eigentlich eine sehr tolle Rede gehalten. Ich habe mir die angehört im Parlament hier in Katalonien. Der hat ganz klar gesagt, der Prozess der Unabhängigkeit ist beendet. Die Junts pel Cat haben in keiner Weise auch nur annähernd ein Regierungsprogramm vorgelegt, das auch nur annähernd so etwas wie eine soziale Programmatik enthält. Und damit hätten sie gezeigt, dass sie nicht koalitionsfähig seien mit der CUP. Das war eigentlich das Signal zu zeigen, bitte, es ist vorbei, der Prozess ist tot, Leute, rette sich weg an. Turull hatte dann in seiner Parlamentsrede gestern, das ist mir auch aufgefallen, mit keinem Wort irgendetwas auch nur erwähnt von Republik und Loslösung und Unabhängigkeit. Er hatte peinlich versucht, jedes Wort, das ihm später dann als Delikt ausgelegt werden könnte, zu vermeiden. Er hat eigentlich eine sehr seifige, lahme, koffeinfreie Rede gehalten. Genau das Gegenteil, was er dann vielleicht im privaten Kreis oder wenn sie unter sich sind, sagen würde. Und das ist auch sehr übel aufgenommen worden von den radikalen Leuten von der CUP. Die haben nämlich gesagt, wir machen einfach so weiter wie bisher. Wir setzen auf Ungehorsam und einseitige Unabhängigkeitserklärungen. Und wer da nicht mitmacht, mit dem können wir nichts mehr anfangen. Frühling im Niemandsland. Ja, und wie es weitergeht, Werner? Was denkst du, was wird der nächste Schritt sein? Das weiß nur unser Herr im Himmel. Ich mache keine Prognosen. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Leute von der KUB und die Leute, die in Depp ist, dass die darauf spekulieren, dass vielleicht in ein, zwei Jahren hier in Spanien eine andere Regierung sein wird, die dann einen Gnadenerlass in Szene setzen wird und die Geflohenen und die im Knast Sitzenden begnadigen wird und dann versuchen wird, eine andere Art von Politik und eine andere Art von Umgang mit dem Independentismus zu pflegen. Das ist eigentlich meine Idee. Das ist das, was ich so im Moment am Horizont sehe. Etwas anderes wird es nicht geben. Solange diese Leute von der PP in Madrid regieren werden, wird es da nichts anderes geben als das, was bis jetzt da ist. Knallharte Repression gegen einen knallharten Separatismuskurs. Das ist Hammer auf Amboss. Natürlich die Hoffnung, die man hat, ne? Und es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass die PP dann bei den nächsten Wahlen noch mehr Stimmen verliert, als sie inzwischen schon verloren hat, auch mit den ganzen Korruptionsskandalen und allem, was damit zusammenhängt. Nur wenn die dann, diese PP, ersetzt wird durch diese neue rechte Partei Ciudadanos, in diesen Fragen haben die genau die gleiche Haltung. Da wäre also wieder nichts gewonnen. Das könnte nur dann Sinn haben und laufen, weiß ich, ich will mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster lehnen, eine Koalition zwischen den Sozialisten, Podemos, Izquierda Unida und wem noch? Und noch ein paar nationalistische Parteien dazu, also im Baskenland die PNV und so. Wenn das knapp reichen würde, da wäre ja schon ein bisschen besser dann die Sache. Aber das ist überhaupt noch nicht ausgestanden, ob das so sein wird. Also nee, im Moment reicht es nicht. Genauso wahrscheinlich ist, dass dann diese neue rechte Partei, Ciudadanos, zusammen mit der Partido Popular, dass die dann immer noch die Mehrheit haben. Und dann würde der neue Regierungspräsident dann Albert Rivera heißen und nicht mehr Rajoy. Und wenn man alles mal betrachtet unter dem Gesichtspunkt von Bilderberg, dass die große Parole in Europa ist mittlerweile die, seit einigen Jahren, in keinem Land darf eine schlagkräftige linke Regierung an die Macht kommen. Tut alles, um die linken Bewegungen zu zerstreiten, zu entzweien und, wenn es geht, sogar zu zerschlagen. Und das funktioniert mittlerweile in sehr, sehr vielen Ländern. In Deutschland ist es die Flüchtlingspolitik, hier ist es der Mikronationalismus. In anderen Ländern sind es andere Dinge, die die Leute gegeneinander hetzen und dann diese transversalen Geschichten erzeugen, wo nicht mehr über links und rechts gesprochen wird und oben und unten und Klassenkampf, sondern über ganz andere Themen, die die Leute quer teilen. Frühling. Niemandsland 91.4 FM, liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios, liebe Freundinnen und Freunde von Contrabanda. Es ist Samstag, der 24. März 2018. Es ist 11:05 Uhr am Vormittag. Und wir hoffen, Sie sitzen gemütlich zu Hause beim zweiten Kaffee, beim zweiten Frühstück und hören uns zu. Es ist Samstag, der 24. März 2018. Die gemischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Eine Nachricht aus der Türkei. Die Türkei lässt plündern. Milizen rauben Häuser im besetzten Afrin aus. Kurdische Kräfte erklären Guerillakrieg gegen die Invasoren. Der Widerstand gegen die türkische Besatzung im nordsyrischen Afrin ist in eine neue Phase eingetreten. Das erklärte am Sonntagabend der ehemalige Co-Vorsitzende der Partei der Demokratischen Union, PYD, Salim Muslim, gegenüber der kurdischen Nachrichtenagentur Firat. Ab jetzt werden die IPG und IPJ einen Guerillakrieg führen, so Muslim. Zuvor hatte die kurdische Volks- und Frauenverteidigungseinheiten IPG und IPJ bis zum Sonntagmorgen einen Großteil der Zivilisten aus der Stadt Afrin evakuiert. Sie sollten diese vor dem einrückenden türkischen Soldaten und den mit Ankara verbündeten islamistischen Milizen, die das Stadtzentrum besetzten, geschützt werden. Laut Muslim sei der Widerstand noch nicht beendet. Sowohl im Zentrum von Afrin als auch in der Umgebung sind Kämpfer der IPG-IPJ, bekräftigte er. Der Bevölkerung sei versprochen worden, dass Afrin niemals aufgeben werde. Und dieses Versprechen wird eingehalten, erklärte Muslim. Am Sonntag und Montag plünderten türkische Soldaten und Milizionäre Wohnungen und Supermärkte, wie auf Bildern der französischen Nachrichtenagentur AFP zu sehen ist. Auch die in Großbritannien ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Montag, dass damit begonnen wurde, Eigentum und Geschäfte der Zivilisten sowie politische und militärische Einrichtungen zu plündern. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit Firat sagte Duran Kalkan, Mitglied im Exekutivrat der Arbeiterpartei Kurdistan PKK, dass auch die Bundesrepublik mitschuldig am Krieg gegen die Kurden sei. Deutschland war und ist Teil des Krieges gegen die Kurden, so Kakan. Berlin verfolge seit jeher eine unterdrückerisch-koloniale Politik gegenüber dem kurdischen Volk und der kurdischen Freiheitsbewegung. International sorgt die Eroberung für Empörung. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn kritisierte in einem am Montag bei Spiegel Online veröffentlichten Interview das Vorgehen Ankaras. Dieses habe nicht, wie behauptet, mit Selbstverteidigung zu tun, sondern bedeute eine zusätzliche Tragödie auf syrischem Territorium. Für den 24. März rufen zahlreiche namhafte Intellektuelle zu einem weltweiten Aktionstag für die Verteidigung Afrins auf. Die Kriegsverbrechen gegen das kurdische Volk sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der Widerstand der Kurden ist der Widerstand der ganzen Menschheit, heißt es in dem Aufruf, der unter anderem von dem in London lehrenden Ethnologieprofessor David Graeber und der US-amerikanischen Journalistin Debbie Bokchin unterschrieben wurde. Am Montag wurde zudem in Genf ein unbefristeter Hungerstreik für ein Ende der türkischen Angriffe begonnen, zu dem die europaweite Afrin-Solidaritätsplattform aufgerufen hatte. Der Dachverband kurdischer Vereine in Deutschland, NAFDEM, forderte am Montag in einer Erklärung erneut ein Ende des türkischen Angriffs. Die Invasion komme einer ethnischen Säuberung der Region Afrin gleich. NAFDEM beklagte dabei vor allem die Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft. Deshalb seien auch vor allem die USA, Russland, die EU und die UNO für die Verbrechen in Afrin mitverantwortlich. Nun ja, mittlerweile ist auch dem Letzten klar geworden, dass der Nahe Osten neu aufgeteilt wird. Es wird Gebiete geben, die wird sich die Türkei krallen. Es wird Gebiete geben, die größten, die wird Russland haben. Und die USA will da auch noch ein Wörtchen mitsprechen. Und Saudi-Arabien ist auch ordentlich dabei, seine politischen und strategischen Ziele zu verwirklichen. Hören wir einmal die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD vom heutigen Samstag, dem 24.03. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Polizist stirbt nach Geiselnahme in südfranzösischem Supermarkt. Damit steigt die Zahl der Opfer auf 4. Der Gendarme hatte sich gegen eine Geisel austauschen lassen und war angeschossen worden. Einsatzkräfte töteten den Angreifer, der sich zur Terrormiliz IS bekannt hatte. Großdemo für schärfere US-Waffengesetze. Teilnehmer machen sich auf den Weg nach Washington. Dort werden heute Hunderttausende zu einem Protestmarsch erwartet. Zu den Initiatoren zählen Überlebende des Amoklaufs in Parkland. Die US-Regierung kündigte ein Verbot von Schnellfeuervorrichtungen an. Direkte Gespräche zwischen Nord- und Südkorea. Nach südkoreanischen Angaben kommen Vertreter beider Seiten am Donnerstag an der Grenze zusammen, um ein geplantes Gipfeltreffen vorzubereiten. Im April wollen sich der südkoreanische Präsident Moon und der nordkoreanische Machthaber Kim treffen. Proteste in Katalonien. Tausende Menschen haben in Barcelona gegen die Strafverfolgung führender Separatisten demonstriert. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die spanische Justiz hatte zuvor 5 führende katalanische Separatisten festgenommen. Weitere werden per Haftbefehl gesucht. Deutschland trennt sich unentschieden von Spanien. Der amtierende Weltmeister spielte am Abend in Düsseldorf 1:1. In dem Freundschaftsspiel glich Thomas Müller die frühe Führung der Gäste noch vor der Pause aus. Das Wetter. Heute in der Südhälfte viel Sonnenschein, in der Nordhälfte nur wenige Auflockerungen und zum Teil dichte Wolken. Weitgehend trocken. Höchstwerte 4 bis 14 Grad. Ja, wunderschönes Tor von Thomas Müller aus ungefähr 30 Metern abgezogen, genau in den Winkel. Wie ein Strich pfiff der Ball da ins Netz und blieb hängen. Gut, ich habe mir einen Teil des Spiels angesehen. War eine recht flotte Partie, die eigentlich nichts sagt. Beide haben sich ein schönes, ja, könnte man sagen, Tempospielchen geliefert und das war nett anzusehen. Willst du was über Messi sagen oder wolltest du was über Messi sagen? Nee. Ausnahmsweise mal nicht, obwohl natürlich Fußball ohne Messi gar nicht denkbar ist. Nee, zu diesem Spiel, ne? Am Ende unentschieden und also von mir aus soll es recht, sein, mir ist egal, ob die Deutschen oder die Spanier gewinnen. Das Schlimmste ist aber passiert bei diesem Spiel gestern Abend, das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, nämlich Piqué wurde verletzt, also ein Spieler von Barca, und bei diesem Spiel bestand natürlich schon große Gefahr, weil ich glaube, bei den Spaniern sind 4 Spieler von Barca dabei, bei den Deutschen der Torwart, der Stegen, und das ist halt die Sache, dass bei diesen blöden Länderspielen dann Spieler von Barca verletzt werden können. Die armen Häschen. Hilfe hat Aua. Gut, Banker regieren in Berlin mittlerweile. Goldman Sachs Manager heuert im Bundesfinanzministerium an. Hört, hört. Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD hat sich einen Investmentbanker eingekauft. Der bei Goldman Sachs für die Märkte in Deutschland und Österreich zuständige Manager, ein gewisser Jörg Kukies, soll als Staatssekretär den Bereich Finanzmarkt und Europapolitik verantworten, berichtete der Tagesspiegel am Montag. Dann raten wir mal, wessen Knecht dieser Mann ist, wer sein wahrer Herr ist, die Bundesregierung oder die Finanzmärkte oder Goldman Sachs. Das Bundeskabinett muss die Berufung des 50-Jährigen noch zustimmen. Kukies ist seit über 30 Jahren SPD-Mitglied und war als Juso-Landeschef von Rheinland-Pfalz Vorgänger von Andrea Nahles. Für Goldman Sachs war er 17 Jahre lang tätig. Tolle Karriere. Wie lässt sich das eigentlich vereinbaren, als Juso, sagen wir mal, als Linker zu Goldman Sachs zu gehen? Wie das Ministerium dem Handelsblatt mitteilte, kommt Werner Gatzer von der Deutschen Bahn zurück ins Finanzministerium und ist dort als beamteter Staatssekretär für Haushaltsfragen sowie die Beteiligungen des Bundes zuständig. Gatzer gilt als Architekt der schwarzen Null unter dem früheren Finanzminister Wolfgang Schäuble von der CDU. Darüber hinaus wird Wolfgang Schmidt als Staatssekretär für die Koordinierung der SPD-geführten Ministerien, die internationale Finanzpolitik und Grundsatzfragen zuständig sein. Schmidt gilt wiederum als enger Vertrauter von Scholz und soll diesen auch in seiner Rolle als Vizekanzler unterstützen. Der vierte beamtete Staatssekretär ist Rolf Bösinger, der unter anderem die Themen Steuern und Zoll bearbeitet. Kritik kam von der Opposition. Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sarah Wagenknecht, erklärte am Montag gegenüber Junge Welt, nicht nur beim Wechsel von Jens Spahn ins Gesundheitsministerium habe man vorher wissen können, dass Merkels Gruselkabinett besser in eine Geisterbahn passt. Auch Scholz habe sich bereits als Hamburger Bürgermeister beim Verkauf der öffentlichen Landesbank an US-Finanzinvestoren als Amigo der Finanzmafia geoutet. Dort seien Milliardenverluste beim Steuerzahler gelandet, während zukünftige Gewinne privatisiert wurden. Es ist ein Riesenskandal, dass Herr Scholz mit der Berufung des deutschen Goldman Sachs-Chefs nun auch noch in Berlin den Bock zum Gärtner machen will. In der verkehrten GroKo-Welt ist dieses unverantwortliche Handeln offensichtlich kein Problem, so Sarah Wagenknecht. In der Realität hätten sich so innerhalb weniger Tage nicht nur Spahn, sondern auch Scholz als komplette Fehlbesetzung erwiesen. Ja, ich muss sagen, es ist ja wirklich ein ganz blamables Bild, das Merkels neue Chaostruppe hier abliefert. Man hat ja irgendwie das Gefühl, es gibt inzwischen im Kreise der Minister und Ministerien mehr Kontroversen, als die Fraktion Tage im Amt ist, weil sie ist ja noch nicht mal eine Woche dabei. Und es scheint ja ein regelrechter Wettlauf auch ausgebrochen unter den Ministern, wie man maximal Wähler verprellt. Also eindeutig in Führung natürlich Herr Spahn. Mit den Aufschlägen, die er gemacht hat, also zunächst mal den Menschen im Land zu erklären, dass diejenigen, die von Hartz IV leben, eigentlich nicht arm sind. Jetzt hat er noch mal einen draufgelegt und die Realität einer Zweiklassenmedizin geleugnet. Das sind natürlich denkbar schlechte Voraussetzungen für einen Gesundheitsminister. Das, was er zu der Frage § 219a beigetragen hat, war sicherlich auch nicht gerade hilfreich. Aber Herr Spahn ist eben leider nicht der Einzige, der hier versucht, ein Image für die Regierung herzustellen, das eigentlich nur dazu führen kann, dass noch mehr Menschen von der Demokratie sich abwenden. Ich denke da auch an den neuen Finanzminister, Herr Scholz. Also ich meine, von Washington ist man das gewöhnt, dass die Investmentbank Goldman Sachs in der Regel den Finanzminister stellt. Das ist so, die Wall Street regiert dort. Dass das inzwischen auch in Deutschland Normalität werden soll, dass Goldman Sachs zumindest den Staatssekretär des Finanzministers stellt, ist bisher noch nicht so ganz Normalität. Und ich muss auch sagen, dass das jetzt ausgerechnet aus den Reihen der SPD eingeführt wird, ist schon mehr als befremdlich. Es sollte auch bei jedem Steuerzahler dazu führen, dass die Alarmglocken schrillen. Weil wenn ein Finanzminister vor allem den Ehrgeiz hat, sich als Freund der Banker, vor allem der Investmentbanker und der Spekulation zu profilieren, dann kann das verdammt teuer werden, spätestens wenn es mal wieder eine Finanzkrise gibt. Also auch das sollte unseren Wunsch bestärken, dass diese große Koalition vielleicht nicht 4 Jahre hält. Aber wenn sie so anfängt, spricht da auch einiges dafür, dass das doch in sehr überschaubaren Zeiträumen vielleicht auch wieder zu Ende geht. Finanzmärkte regieren in Berlin mit oder regieren in Berlin. Eine Meldung aus Trumpland. Trump will Todesstrafe für bestimmte Dealer. Es gibt ja da diesen philippinischen Diktator, Duterte heißt dieser Typ, einer von diesen demokratischen Jammergestalten, die sich, sobald sie an der Macht sind, als Diktator entpuppen. Der lässt Todesschwadronen ausschwärmen, um die Dealer direkt auf der Straße oder das, was er als Dealer bezeichnet, abknallen und ermorden zu lassen. Trump scheint auch in diese Richtung zu gehen. Aus Washington kommt folgende Meldung. Bestimmte Drogendealer sollen nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump künftig in den USA mit dem Tode bestraft werden können. Dies ist nach Angaben hochrangiger Regierungsbeamter Teil eines Plans zur Bekämpfung des schweren Opioid-Problems im Land, den Trump am Montag in New Hampshire verkünden wollte. Demnach soll das Justizministerium als Chefanklagebehörde auf Bundesebene in Prozessen die Todesstrafe beantragen, wenn es unter dem geltenden Gesetz angemessen ist. Konkrete Beispiele nannten die Beamten natürlich nicht. Sie machten aber klar, dass die Entscheidung jeweils im juristischen Ermessen des Ministeriums läge. Die Frage ist manchmal, was ist ein größeres Problem? Zu viel Heroin oder zu wenig Heroin? Im Heroin ist oft kaum noch Heroin. Es wurde von Dealern und von Dealer zu Dealer immer weiter gestreckt. Das geht aus einer nach Angaben der Stadt Frankfurt am Main bundesweit einmaligen Studie hervor, die am Montag vorgestellt wurde. Bei der Analyse von Drogenrückständen aus Frankfurter Konsumräumen wurden demnach durchschnittliche Heroingehalte von nur 9% gemessen. Mitarbeiter der Räume, in denen sich Abhängige unter Aufsicht Drogen spritzen können, hatten im Auftrag des Drogenreferats Verpackungen und Spritzenfilter aufbewahrt. Aus den Anhaftungen wurden Proben gewonnen, die von Toxikologen des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Freiburg analysiert wurden. Die häufigsten in den Einrichtungen konsumierten Drogen waren demnach Heroin und Kokain. Doch die Betäubungsmittel waren viel stärker gestreckt als erwartet. Die Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht hatte bisher geschätzt, dass der Wirkstoffgehalt von Heroin beim Konsum um die 20% liegt. Der Rest sind Begleitstoffe und Streckmittel, zum Beispiel Koffein und Paracetamol. Das Problem ist dann, sobald einmal ein bisschen reines Heroin dann plötzlich auf den Markt kommt, geben diese Leute sich den goldenen Schuss. Das heißt die Überdosis, an der sie dann sterben durch Kreislaufversagen und Versagen innerer Organe. Thema Anschläge in Deutschland. Türkische Einrichtungen in Deutschland. Die Polizei meldet für 2018 bereits 37 Übergriffe mutmaßlich, Achtung, pro-kurdische Aktivisten auf Moscheen, Kulturvereine und türkische Restaurants. Die Zahl der Übergriffe auf türkische Einrichtungen in Deutschland ist deutlich gestiegen. Die Polizeibehörden zählten im laufenden Jahr bereits 37 Angriffe mutmaßlicher pro-kurdischer Aktivisten auf Moscheen, Kulturvereine, türkische Restaurants, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichteten. Im gesamten vergangenen Jahr waren es insgesamt 13 solcher Übergriffe. Hintergrund des Anstiegs sei offenbar die Offensive der türkischen Armee in der Kurdenregion Afrin in Syrien. Für beide Zeiträume handele es sich um vorläufige Zahlen, die durch Nachmeldungen noch steigen oder sinken könnten, betonte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums. Zur angespannten Sicherheitslage zwischen Kurden und türkischen Nationalisten in Deutschland sagte sie den Funke-Zeitungen, Deutschland ist mit Blick auf die hier lebende große Zahl von Menschen mit Bezug zur Türkei seit jeher Spiegel- und Resonanzboden türkisch-kurdischer Konflikte. Dies gilt in besonderer Weise vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in und um Afrin. Die türkische Armee geht dort seit Januar gegen die Kurdenmiliz YPG vor. In mehreren Bundesländern hatten sich in den vergangenen Tagen Brandanschläge auf Moscheen und türkische Läden ereignet. Darunter gewaltsame Übergriffe in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Noch was zu Spanien? Ja, vielleicht noch eine kleine Geschichte, die auch ein Schlaglicht wirft auf das, was hier abgeht. Also da gab es mal so ein kleines, junges Mädchen, die ist in Madrid, die ist aufgewachsen in einer gut bürgerlichen, gut situierten Familie, 8 Geschwister. Der Vater war General bei der Artillerie. Und ist dann im zarten Alter von 16 Jahren, hat sie angefangen, sich für Politik zu interessieren und ist dann eingetreten in die Alianza Popular, das ist der Vorläufer der heutigen Partido Popular. Ne? Ja, und da ist sie dann auch geblieben und hat sich da langsam hochgedient, wie sich das so gehört. Ne? Und inzwischen ist sie immer noch relativ jung, 51, und war dann ab 2012 die Delegierte schon der Zentralregierung in der Comunidad Madrid. Und also die Rede ist von Cristina Cifuentes, die dann weitere, also da, wo sie noch die Delegierte der Zentralregierung war, ab 2012 war sie dann zuständig, die Demonstrationen, die Proteste der 15M-Bewegung fertig zu machen, hat sich da ausgezeichnet als Hardlinerin, also brutale Polizeieinsätze, alles getan, dass die Polizei keine Identifizierungsnummer sichtbar tragen muss. Mit hohen Bußgeldern hat sie versucht, die Proteste zu ersticken. Ja, und dann weiter ist sie dann Präsidentin geworden der Comunidad Madrid. als Nachfolgerin von Esperanza Aguirre, auch Präsidentin der Partido Popular dort, ne? Und die wurde also jetzt in den letzten Jahren von dieser Partido Popular verkauft als das neue Gesicht der renovierten Volkspartei, die also mit Korruption gar nichts am Hut hat, ne? Also so quasi der weibliche Mr. Proper, ne? Und wurde auch gehandelt als mögliche Nachfolgerin für Rajoy. Ja, und diese Figur, die wurde jetzt vorgeladen zum Untersuchungsausschuss im Parlament, weil es Hinweise darauf gibt, dass sie auch verwickelt war in die illegale Parteienfinanzierung, ne? Von 2007 bis 2011 bei der Wahl von Esperanza Aguirre. Ne? Und jetzt wird sie da vorgeladen zum Parlament und schon vorher, ja, bevor sie da hingegangen ist, war sie ganz empört, dass sie da überhaupt erscheinen muss. Ne? Eine Verschwörung sei gegen sie im Gange, eine Hetzjagd werde gemacht, Schande, Verleumdung. Ne? Und dann musste sie natürlich auftreten und hat dann wie immer so reagiert: Ich habe nichts gewusst. Hat nichts damit zu tun, ich war nicht mit Ökonomie und Finanzen, war nicht meine Zuständigkeit. Ja. Und dann ein Tag später schon wieder ein neuer Skandal, auch um diese Frau. Jetzt kommt es raus, dass sie ihren Mastertitel getürkt hat. Ja. Die war 2012 war sie eingeschrieben für einen Master in Derecho Autonomico, also Landesrecht, ja, an der Uni König Juan Carlos, die interessanterweise genau von dieser Comunidad Madrid finanziert wird, diese Uni. Und hat aber dann diesen Master nicht abgeschlossen, da waren noch zwei Signaturas anhängig, hat sie sich nicht präsentiert für. Und auf wundersame Weise, zwei Jahre später, ist dann irgendjemand in das Intranet von der Uni gegangen und hat es dann umgewandelt, wo zuerst hieß einfach nicht präsentiert, also nicht bestanden, umgewandelt in sehr gut. Ja. Und jetzt ist der Skandal natürlich groß, die Presse kriegt auch nicht raus, befragt die Uni selber, was ist da passiert, die geben keine Dokumentation raus, man kann nicht rauskriegen, wer das veranlasst hat, wer es gemacht hat, ja, ne? Das war irgendeine Frau, eine Sekretärin, die auch mit der PP zu tun hat. Ja, und die Uni sagt einfach, wir können diese Daten nicht rausgeben, das unterliegt dem Datenschutz. Also das ist der neue Stern, der aufgehende Stern am Himmel dieser PP-Partei. Wir hatten ja in Deutschland auch so einen aufgehenden Stern einer rechten Partei, der damaligen CDU, das war der Karl von und zu Gutenberg. Der war damals, ich weiß nicht, was der war, glaube ich, Verteidigungsminister. Ja. Also ein Mann mit sehr viel Glamour, der hatte einen großen Glamourfaktor, den die Presse ihm da angedichtet hatte, weil er immer sich irgendein Fischöl in die Haare geschmiert hat und ist mit $5,000-Anzügen durch die Gegend spaziert und hat sich mit näselndem Casino-Ton über die Themen der Aktualität ausgelassen. So ein Typ wurde dann auch überführt. Der hat nicht nur seine Noten gefälscht, der hat seine Doktorarbeit insgesamt und ganz gefälscht. Und das war dann eben seine Sünde. Dadurch war er unhaltbar geworden, selbst für eine ganz zähe Regierung wie die Merkel-Regierung, die so schnell niemanden davon schickt. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Casamet, des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Thema Streiks. Noch einmal Thema Spanien. Am Mittwoch legten erstmals auch hier in Spanien Beschäftigte des US-Online-Händlers Amazon die Arbeit nieder. Der Ausstand im größten spanischen Versandzentrum des Konzerns in San Fernando de Henares bei Madrid sollte 2 Tage andauern. Hintergrund sind gescheiterte Tarifverhandlungen zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft CCOO. Amazon hatte unterdessen am Dienstag erstmals den Google-Mutterkonzern Alphabet überholt und ist in der Rangliste der wertvollsten börsennotierten US-Unternehmen hinter Apple auf Platz 2 vorgerückt. Steuerbetrüger, große Steuerhinterzieher vor dem Herrn übrigens. Noch ein paar weitere Meldungen. Thema Gesichtserkennung. Die Polizei setzt weiter auf diese umstrittenen Gesichtserkennungsprogramme. Berlin. Schon vor Ablauf der Erprobung einer automatisierten Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz setzt die Polizei verstärkt auf diese Form der Videofahndung. Das berichtete die Rheinische Post in ihrer Mittwochsausgabe unter Berufung auf eine Auflistung des Innenministeriums nach Anfrage der Linken. Demnach stieg der Einsatz der Technologie durch Bundespolizei, Bundeskriminalamt und Landeskriminalämter von 1.673 Fällen im Jahr 2010 auf 27.436 im vergangenen Jahr. Fast 3.800 Personen wurden dem Bericht zufolge identifiziert. Linken-Europa-Experte André Hunko sagte der Rheinischen Post, dass Asylsuchende zu Versuchskaninchen für den Überwachungsstaat würden, da Behörden Datenbanken wie die EU-Fingerabdruck-Datei mit Gesichtserkennung ergänzten. Jetzt eine Meldung, die dich interessieren wird, Werner. Neue Preiserhöhungen der Bierbranche. Das wird dich ganz schön umwerfen. Düsseldorf. Großbrauereien haben erstmals seit rund 4 Jahren wieder eine Preiserhöhungsrunde gestartet. Viele Unternehmen hätten ihre Abgabepreise um etwa 0,60 Euro je Kasten erhöht und würden dies an die Verbraucher mit mindestens 1 Euro pro Kiste mehr weitergeben. Das sagte Branchenspezialist Niklas Oter der Deutschen Presseagentur am Mittwoch. Laut dpa werde der Schritt unter anderem mit höheren Kosten für Rohstoffe und Personal begründet. Zuvor waren bereits die Fassbierpreise für die Gastronomie angehoben worden. Im vergangenen Jahr wurde der niedrigste Bierabsatz seit 1990 verzeichnet. Naja, dieses Jahr ist wieder Fußball-WM, da wird der Bierabsatz natürlich wieder ordentlich steigen. Und wenn der Sommer sehr heiß wird, dann trinken die Leute auch mehr Bier. Ja, also mich trifft es natürlich schon, ne, weil ich kann nicht noch mehr sparen. Ich mache das jetzt schon so, seit einem Jahr ungefähr, komme ich in die Kneipe, sagen Bier bitte, ja, was für eins, dann sage ich das Billigste. Aber noch weiter drunter kann man ja nicht gehen. Ne? Ja, es gibt ja hier die für 26 Cent, die Büchsen beim Lidl, ne? Finkbräu. Machen wir ein bisschen Werbung für Lidl. Finkbräu, lecker und billig. Schluck, schluck. Und Achtung, nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Das ist auch noch immer ein Faktor, den man in Rechnung stellen muss. In Thailand wahrscheinlich. Ne, hier. Und wichtig, wie mein Freund Wolfgang in Deutschland immer sagt, ja, aber wo kommt das Wasser her? Deshalb trinken viele Leute in Deutschland Bitburger. Das kommt aus Bitburg. Aus der Eifel, aus der Vulkaneifel, da gibt es angeblich das sauberste Wasser. Das Blaue vom Himmel, es geht um die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin im Bundestag. Nachdem Angela Merkel, CDU, vor einer Woche zum 4. Mal zur Bundeskanzlerin gewählt worden ist, gab sie am vergangenen Mittwoch im Bundestag ihre Regierungserklärung ab. Dabei verurteilte die Kanzlerin zum ersten Mal überhaupt öffentlich den türkischen Überfall auf die kurdischen Milizen in Syrien. Bei allen berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei ist es inakzeptabel, was in Afrin passiert, so die Kanzlerin. Immerhin. Zur andauernden Debatte um die Zugehörigkeit der Weltreligion Islam zur Bundesrepublik betonte die Kanzlerin, dass dieses Land selbstverständlich eine historische Prägung habe, die christlich und jüdisch sei. Im selben Maße gelte, dass mit den 4,5 Millionen bei uns lebenden Muslimen ihre Religion, der Islam, inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist. Mit Blick auf den Dieselskandal kündigte Merkel an, die Automobilindustrie in die Pflicht zu nehmen. Hersteller müssten für Fehler gerade stehen und ausreichend in die Zukunft investieren, so die Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung. Wie im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vorgesehen, soll eine Kommission zur Zukunft der Mobilität eingesetzt werden. Ziel sei es, Anstrengungen für eine bessere Luft, intelligente Verkehrssysteme und individuelle Mobilität miteinander in Einklang zu bringen. Merkel betonte ihre Haltung gegenüber Verbrennungsmotoren, die noch lange als Brückentechnologie gebraucht würden. Als Glücksfall für die BRD pries Merkel die Europäische Union. Unsere Zukunft liege im Zusammenhalt Europas. Nach dem Brexit sei ein sehr tiefgreifendes, detailliertes Freihandelsabkommen anzustreben. Im Handelsstreit mit den USA setzt die Bundesregierung auf Verhandlungen, ohne dabei unmissverständliche Gegenmaßnahmen auszuschließen. Die angekündigten US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium seien rechtswidrig und schädlich, das sagte Frau Merkel. Und schon heute ist absehbar, dass eines Tages kein europäisches Land mehr als 1% der Weltbevölkerung stellen wird. Und deshalb bin ich überzeugt, die Zukunft, unsere Zukunft, liegt im Zusammenhalt Europas. Was ist eigentlich in China los? Ein interessanter Kommentar von Herrn Bernhard Zandt, erschienen im Spiegel als Leitartikel von dieser Woche. Ich werde aus diesem Leitartikel ein paar Stellen zitieren, die mir sehr interessant erscheinen. Die chinesische Entwicklungsdiktatur ist kein Modell für eine neue Weltordnung, so Herr Zandt im Spiegel. Chinas kommunistische Partei hat Staatschef Xi Jinping vergangenen Sonntag mit einer Machtfülle ausgestattet, wie sie seit langem kein Herrscher eines bedeutenden Landes mehr innehatte. Er kontrolliert über die Partei den Staat, die Armee, die Justiz, die Medien, die gelenkte Wirtschaft, den ganzen Apparat seines Riesenreichs und das, wenn er will, nun bis zum Ende seiner Tage. Chairman of Everything wird er auf Englisch genannt, der große Vorsitzende von allem. Das dynamische, sich rasend schnell verändernde China des frühen 21. Jahrhunderts erstrahlt im Licht des Absolutismus, einer Staatsform, die aus der frühen Neuzeit stammt. Xi hat die Macht so radikal und vollständig ergriffen, dass selbst im strikt zentralisierten chinesischen Internet der Widerspruch nicht ganz zu unterdrücken ist. Xi ist so weit gegangen, indem er sich zum Präsidenten auf Lebenszeit hat ernennen lassen. Wahrscheinlich setzt er langfristig genau die Stabilität aufs Spiel, um die es ihm vorgeblich geht. Aber das ist für uns Europäer nicht entscheidend, denn auf Chinas Zukunft hat der Westen fast keinen Einfluss mehr. China fordert schon in seiner heutigen Gestalt die vom Westen geprägte Weltordnung heraus, politisch, wirtschaftlich und intellektuell. Denn Peking will das Modell der sogenannten Entwicklungsdiktatur exportieren und stößt damit in vielen Regionen der Welt auf, Achtung, wachsendes Interesse. Dabei ist es gar nicht die Diktatur, sondern die Entwicklung, die das chinesische Modell so attraktiv macht. Nicht das Herrschaftsprinzip, sondern die Leistungen, die es erbringt. Chinas Wirtschaft wächst seit 1978 ohne Unterbrechung im Durchschnitt um annähernd 10%. Jedes Jahr entstehen etwa 13 Millionen neue Jobs. Es herrscht fast Vollbeschäftigung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Dieses Wirtschaftswunder hat enorme Probleme geschaffen, doch die Regierung korrigiert sich immer wieder und fand konkrete Lösungen vom Gesundheitswesen bis zu den neuen Energien, von der Luftverschmutzung bis zum Wohlstandsgefälle. In den kommenden 2 Jahren will Peking die letzten 43 Millionen von einst 800 Millionen Menschen aus der Armut holen. Wenn keine Naturkatastrophe, kein Krieg, keine Finanzkrise dazwischen kommt, wird es dieses Ziel erreichen. Das moderne China war immer autoritär, aber die Erfolge der vergangenen 40 Jahre verdankt es der vorsichtigen Öffnung, die der Reformer Deng Xiaoping wagte, dem Prinzip der kollektiven Führung, der Verteilung der Macht, genau dem Gegenteil dessen, was der Alleinherrscher Qi nun ins Werk setzt. Dengs Errungenschaften haben China stark gemacht, nicht Qis Entschluss, sie Stück für Stück wieder zurückzunehmen. Vor 12 hier im Zentrum von Barcelona. Ein Blick aus dem Fenster verrät mir, dass das Wetter nicht besser geworden ist. Es regnet nach wie vor. Und der Himmel ist grau. Und Werner hat nichts zum Kino mitgebracht. Keine Hausaufgaben dabei. Nee, aber ich war auch gerade noch mal draußen, habe eine Zigarette geraucht und gleichzeitig auch nach dem Wetter geguckt. Also es ist tatsächlich wie heute früh auch. Ne? Leichter Regen, alles grau. Und bei diesen Gelegenheiten hat dann meine Oma Sophie immer gesagt, es regelet, es tropfelet, alte Weiber hopfelet, hopfet in der Küche rum, schmeißet alle Häfele um. So ein Wetter haben wir heute. Ja, also setz mal auf Hochdeutsch und dann auf Spanisch. nee, das kann man nicht übersetzen, das... hat keinen Sinn. Da muss ich es nachher rausschneiden. Tut mir leid, wenn es niemand verstehen wird. Kein Sperrenzin, wenn man sauber hält. So wie Abracadabra, laber aber kein Kaulerwäsch. Hätet betätet, geh mir aus der Sonne. Denn dich und deine Faxen klopp ich in die Tonne. Und ich komme ohne Heckmeck und den ganzen Mumpitz. Weil ich nicht wie du den ganzen Tag nur blöde rumsitz. Flitz wie im Blitz, lieber raus aus dem Schlamassel. Vergiss nicht deinen Schnuller und die Rassel, denn ich bastel länger an den Pipapo, mit dem ich dich grad voll quatsch. Als jeder andere Tollpatsch. Platsch, platsch. Selbst wenn ich dich sag, sag ich was. Lange Rede, kurzer Sinn, so mag ich das. Und Dali Dali ruckzuck hat sie es geschluckt. Ups, tut mir leid, ich bin nun mal der Beste. Mir scheißegal, wie gut ihr seid. Schlitzohr, du kommst mir wie ein Witz vor. Ich flitz vor, mach Hits vor, die Kids vor. So fix wie ein Blitztor. Ich weiß, wer dein Papa ist. Dein Papa ist ein Popo-Popper. Wie Bobo Popper macht im Hopper seinen Popo locker. Für Piep Mätzchen, wie Punanis flinker Kätzchen. Mach Witzchen über Kinkerlitzchen in deinen Sätzchen. Für dich nur Blabla, du Fischbau, nicht Prada. Heidenei, ich glaub, ich bin der Typ, der vor dir da war. Kein Larifari, ich scheiß auf deinen Kokolores. Ich mach nonstop Business. Und du weißt nicht mal, wo's Klo ist. Du weißt, dass du nix weißt, also weißt du was. Großer Max, ratzfatz, ein Satz noch, mach Platz mit deinem Pipifax. Selbst wenn ich dich sag, sag ich was. Lange Rede, kurzer Sinn, so mag ich das. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Ja, Werner, Kino hast du nicht dabei, dann werde ich über einen Film berichten, den ich gesehen habe und der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe mir mal einen japanischen Film angesehen. Der Film heißt Kabei und den kann ich wirklich jedem empfehlen, der Interesse hat an japanischer Kultur, japanischer Geschichte und an der Geschichte des japanischen Faschismus. Über die ist ja wenig bekannt. Wie viele Filme haben wir schon gesehen über Nazis und Hitler im Bunker, und da ist schon wirklich jeder Aspekt beleuchtet worden. Der italienische Faschismus hat auch relativ viel Filmstoff und Material abgeliefert, aber über den japanischen Faschismus wissen wir wenig. Kabei ist ein japanischer Spielfilm aus dem Jahre 2008. Der Film beruht auf der autobiografischen Erzählung von Teruyo Nogami. Der Regisseur ist übrigens Yohi Yamada. Vielleicht ist er dem einen oder anderen Filmfan bekannt. Der Film spielt in Tokio im Jahr 1940 und erzählt die Geschichte der Familie Nogami. Vater Shigeru ist Germanistikprofessor. Seine Frau Kayo ist Lehrerin, die jedoch ihren Beruf nicht mehr ausübt, sondern sich um die beiden Töchter Hatsuko, die ist 12, und Teruyo, die ist 9, kümmert. Die Kinder nennen ihre Mutter Kabei und ihren Vater Töbei. Das glückliche Familienleben wird jetzt zerstört, als Shigeru aufgrund seiner politischen Überzeugungen in einer kalten Winternacht im Haus seiner Familie verhaftet wird. Kabei muss nun die Töchter allein durchbringen. Sie wird dabei von dem ehemaligen Studenten ihres Mannes, Yamazaki, unterstützt. Er ist zwar ungeschickt und schwerhörig, doch ein liebenswerter junger Mann, den auch die Töchter bald ins Herz schließen. お元気ですか。子供が成長する姿を見るのは本当に楽しいものです。あなたがどんなにかこの子たちに会いたいだろうか。どんなにかこの二人を力いっぱいだろうか。 Am 7. Dezember 1941 mit dem Angriff auf Pearl Harbor beginnt der Krieg mit den USA. Dadurch verschärft sich die Lage der Familie. Der Vater stirbt schließlich im Gefängnis und Yamazaki wird trotz seiner körperlichen Schwächen zum Militär eingezogen. Der Krieg wird 1945 mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki beendet. Tante Hisako stirbt aufgrund der Folgen des Abwurfes kurze Zeit später und die Familie erreicht außerdem die Nachricht vom Tode Yamazakis, der als Nichtschwimmer auf einem Transportschiff durch einen Torpedobeschuss ums Leben gekommen ist. Jahrzehnte später versammeln sich die erwachsenen Töchter mit ihren Familien am Sterbebett von Kabei, der Mutter. Teruyo versucht, ihre Mutter zu beruhigen, indem sie ihr von der baldigen Wiedervereinigung mit ihrem toten Ehemann und den toten Freunden in einer anderen Welt berichtet. Der Film hat mich wirklich sehr bewegt, fast sogar erschüttert, und ich kann jedem empfehlen, sich diesen Film anzugucken. Kabei. Japan 2008, 132 Minuten lang. Der Regisseur ist Yohi Yamada. Sayuri Yoshinaga, gespielt von Kayo Nogami. Tadanobu Asono von Yamazi Toru. Misogoro Bando, Shigeru Nogami und Miko Sato Teruyo Nogami. Hatsuko Nogami, gespielt von Mirai Shida, und Tante Hisako von Rai Dan. Eine interessante Figur ist auch dieser ulkige Onkel Senkichi, dargestellt von Tsurube Shofukutei. Tolle Namen, diese japanischen Namen. Ich liebe sie. Wir können fast schon rausgehen, Werner. Wie Kawasaki und Yamaha und so Mitsubishi und so weiter. Ja, ja. Dann ist schon fast Zeit, Sayonara zu sagen. Ne? Durstig und müde von Connemara her kommentierte ich, es war kurz vor Einbruch der Nacht. Aus einem einsamen Pub an der Straße Musik an der Tür mein Schild angebracht. Darauf stand in verwitterten Lettern zu lesen: Willkommen Fremder in Fuchssingers Rest. Gerade feierten Leute aus Dundrum, denn so hieß das Nest hier ein kleines Fest. Fühlte mich eingeladen, doch ohne ihn wäre ich reingegangen, denn so jung wie ich. Damals war eine Nacht ohne Party nur sinnlos vergeudet gewesen für mich. Auch wenn ich alles das nicht noch einmal erleben kann, vorbei ist vorbei, bleibt mir doch die Erinnerung daran. Wurde freundlich empfangen und die Gäste sangen die Lieder mit sämtlichen Strophen beim Klang. Von Tin Whistle, Fiddle und Banjo, dann sollte ich ihnen auch etwas singen, ich sang. Für sie das Lied in einem kühlen Grunde, ein trauriges Lied, doch bald zeigte es sich, dass alle grad hier die traurigen Weisen besonders liebten, genau so wie ich. Und über mir hin kann mich gut erinnern, wie seinerzeit in jedem Papier im Land. Von John F. Kennedy, der da noch lebte, ein großes, gerahmtes Porträt an der Wand. Auch wenn ich alles das nicht noch einmal erleben kann, vorbei ist vorbei, bleibt doch die Erinnerung daran. Und erst als die Landlady rief, lasst du das vor Mitternacht die Tür von innen verschloss, kam das Fest in die Gänge, wurde die Gesänge lauter, während das Guinness in Strömen floss. Ich war jung, hab zu jener Zeit alles getrunken, sogar dieses schwarze irische Bier. Auch zwei Nonnen aus Tipperary in ihrem dunklen Dress saßen direkt neben mir. Tranken Tee mit Tulamodio drin und tragten sich unter und stiegen auf den Tisch um dann a cappella und im Duett das Lied zu singen, Mates, when you're young, never wed an old man. Für diejenigen, die dieses schöne Lied, Mates, when you're young, never wed an old man, nicht kennen, möchte ich jetzt eine Strophe singen. Well, an old man can court me, hating done. An old man came courting me, me being young. An old man came courting me, fain he would marry me, mates when you're young, never bad an old man. Because he's got no fellow, fair little lad or a miss, got no verloren Parallelen. He's got no verloren, he's lost his ding dong. So maze when you're young, never bad old man. One more time, because he's got no verloren Parallelen. He's got no verloren Parallelen. He's got no verloren, he's lost his ding dong. So maze when you're young, never bad old man. So on. Das Fest war vorbei, alles schlief doch ganz leise, klopfte Lindy Witz doch an meine Tür. Wollte für den Rest der Nacht bei mir bleiben, ich sollte versprechen, dass ich sie dafür. Andern Tags mitnehme auf meine Reise, weit weg von zu Hause, ganz egal wohin. Nun, es gab zu der Zeit auch noch andere Mädchen, die gern mit mir durchgebrannt werden wie Lin. Nur war ich noch zu jung und ich glaubte, ich hätte von der Welt noch längst nicht genug gesehen. Wollte nur frei sein und meinen Weg lieber noch eine Weile allein weitergehen. Auch wenn ich alles das nicht noch einmal erleben kann, vorbei ist vorbei, bleibt mir doch die Erinnerung daran. Let's play that thing. And that was lovely, Hannes. I'd like to dedicate the next tune to the nuns of Tipperary. Okay, let's give them one last chance. Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Wie sieht's nächste Woche aus? Da ist Ostersamstag, nächste Woche Samstag. Gibt's da Sendungen? Machen wir oder nicht? Oder wie? Wenn oder wir nicht in der Kirche sind, sind wir hier. Ah ja, gut, okay. Das heißt, wenn wir nicht zum Gottesdienst gehen, dann gehen wir ins Radio. Okay, also ich wäre dabei. Was ist sonst noch für nächste Woche? Dann ist dieser Karfreitag da. Aber irgendwie werden wir das schon überstehen. Und vor allem heute Abend vorm Schlafengehen nicht vergessen, die Uhr eine Stunde vorzustellen. Weil wenn wir das nicht tun, dann kommen wir morgen zu spät zum Frühgottesdienst oder zur Frühmesse. Zur Frühmesse, genau. Ja. Ich wünsche allen Damen und Herren, allen Freundinnen und Freunden von Niemandsland eine tolle erste Ferienwoche. Die hat ja praktisch offiziell gestern Abend begonnen. Da sind die letzten Schüler aus den Schulen und aus den Unterrichten davongelaufen in ein langes doppeltes Ferienwochenende, dazwischen eine Ferienwoche. Das ist ganz toll. Für die Eltern manchmal ein bisschen Stress. Okay, Werner, was machst du denn zu Ostern? Du fährst also nicht weg, du wirst hierbleiben und ja, was? Niemandsland vorbereiten? Oder? Mich ab heute Nachmittag vor für die nächste Radiosendung am Samstag. Und damit bin ich dann voll beschäftigt, würde ich mal sagen. Ja, gut, dann verabschiede ich mich bis nächste Woche. Ciao. Tschüss, wunderschönes Wochenende. Philosophe, Priester, Wissenschaft. Auch nicht wirklich mit einem Plan. Millionen Jahre, nur ne Wimpernschlag. Unfassbare Relation. Nostradamus sät, da der Doppe Denkern jät, der Astronom rotiert, zum windige Prophet, und Religion verkürzt, zur Geschäftsidee. Wie soll man an so jetzt glauben? Nix ist für die Ewigkeit, alles geht vorbei. Alles nur vorläufig, alles endlich und vergänglich, wie die Wolke und der Wind. Nix ist für her bestimmt, um uferlose Ozean der Zeit, der Odyssee im Universum der Unendlichkeit. Lebenslänglich sucht man Zuversicht, Glas halb voll oder halb leer. Herz und Anker trage ich jen für dich. Nur dort kurz ist mir zu schwer. Es geht beste Freunde, die vom Radar verschwinden. Bei jedem Stich hier los, auf so Jahr verrotten. All die Hütchen spielen und du darfst nicht verlieren. Woran soll man sich orientieren? Nix ist für die Ewigkeit, alles geht vorbei. Alles nur vorläufig, alles endlich und vergänglich, wie die Wolke und der Wind. Nix ist für her bestimmt. Verlose Ozean der Zeit, der Odyssee im Universum der Unendlichkeit. Es geht immer wieder, einfach immer wieder, durch den Raum und durch die Zeit. Unendlichkeit.